MC, India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik mit einem Special Feature aus der Reihe Studio Talk. AMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special-Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei AMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache viele Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten Musiktiteln. AMC, India Meets Classic, wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen. www.imcradio.net imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei AMC India Meets Classic und einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Es freut mich, Ihnen neben unserer regulären Sendung Raga CDs des Monats heute das Special Feature Studio Talk Music Awareness by Love From Love to Music vorzustellen. Damit präsentieren wir Ihnen den indischen Musikmeister, Sarod-Spieler und Filmkomponisten Ranajit Sengupta aus Kolkata, Indien. Das Sendeprotokoll ebenso wie das vollständige Interview in englischer Sprache sind als Download via Podcast von unserer Website www.imcradio.net abrufbar. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Der Sarod-Spieler Ranajit Sengupta weist im Alter von 38 Jahren bereits eine beachtliche Karriere auf. Er ist als Musiker weltweit auf Festivals, als Dozent für indisch-klassische Musik und Filmkomponist anzutreffen. Sein musikalisches Talent wurde in einer von Musik geprägten Familie bereits sehr früh wahrgenommen. Seinen ersten Unterricht auf der Mandoline erhielt er bereits im Alter von 4 Jahren. Schon mit 6 spielte Sengupta live bei All India Radio, dem staatlichen Landesradio Indiens. Seine erste Plattenproduktion, Child Prodigy, konnte er im Alter von 9 Jahren bei dem indischen Label Inreco veröffentlichen. 1998 wurde Sengupta als Gewinner des All India Radio Competition mit der höchsten Auszeichnung, dem President Award, bedacht. Ranajit ist mit Shireen Sengupta verheiratet, einer Sängerin des indischen Gesangs Khayal. Man kann bisweilen beide gemeinsam auf der Bühne erleben, wie wir heute noch hören werden. Kommen wir nun zu dem Interview, unserem Studio-Talk mit Ranajit Sengupta. Im Original wurde es in englischer Sprache mit einem Besuch von Ranajit in unserem Hamburger Studio im Mai 2007 geführt. Für mich als Radiomacher und Musikjournalist war es dabei von besonderem Interesse, von einem indischen Instrumentalisten und Komponisten zu erfahren, wie er seit knapp 1,5 Jahrzehnten auf internationalen Bühnen und als Dozent die Musikkultur der indischen Klassik vermittelt. Unsere heutige Spezialsendung Studio Talk trägt daher auch den Untertitel Von der Guru Sitcha Parampara zur modernen Musikerziehung im 21. Jahrhundert. Meine Eingangsfrage richtete sich daher zunächst an die musikalische Ausbildung von Ranajit Sengupta auf seinem ersten Instrument des Westens, der Mandoline, und wie er den Weg zur Sarod fand, seinem heutigen Instrument. Neben der Königin der indischen Instrumente, der Sitar, wird die Sarod als der männliche Konterpart, als der König der indischen Instrumente verstanden. First of all, I must thank you very much for inviting me here to talk about music and about my work on different aspects of music. I started very early as a mandolin player because there has been a mandolin. Zu Hause gab es eine Mandoline. Sie wurde von meinen Onkels gespielt. Und als ich in den Kindergarten ging, war ich bereits sehr fasziniert von dem Sound dieses Instruments. Ich war versucht, es zu berühren. Glücklicherweise erlaubten dies meine Onkels. Sie befanden, dass ich Talent für die Musik hätte und kauften mir Musik-CDs mit den neuesten Hits der populären Musik. Sehr früh begann ich also, die Mandoline zu erlernen. Im Alter von 4 oder 4,5 Jahren konnte ich bereits 10 Lieder spielen. Es waren Tekore-Songs. Als ich ein wenig älter wurde und von der Größe die Gitarre halten konnte, begann ich auch mit diesem Instrument. Im Ganzen wurde ich also sehr früh an die Instrumentalmusik herangeführt. Es war ein Glück, in eine Familie hineingeboren zu sein, die die Musik in so hohem Maße liebte und sich mir damit die Chance bot, mich mit der Musik auszuprobieren und heute Musiker sein zu können. This was long back, 1979, but I did not feel the importance the depth of those composers and also like singers like Asha Bhosle, who is now, I think she is turning late 70s, and she has been one of the top most singer in India for more than 50 years now. Wenn ich auf diese Zeit bis 1979 zurückblicke, war mir die Bedeutung von Komponisten, die ich kennenlernen durfte, nicht bewusst, und die von Musikern, mit denen ich zusammen war, wie die Sängerin Asha Bhosle. Sie war in den späten 70ern atemberaubend und gehört seit über 50 Jahren, wenigstens 40 bis 45 Jahren, zu den führenden Sängern in Indien. Ich verbrachte meine Zeit mit ihnen. Wir waren in Hotels zusammen, während ich für meine Konzerte tourte. Ich begleitete sie nicht. Ich hatte bereits meine eigene Musikgruppe. Ich spielte als Solist auf der Mandoline die zu dieser Zeit populäre Musik, zusammen mit 7 bis 8 Musikern, in einem Art Orchester. Eines Tages gab mir jemand eine CD von Ali Akbar Khan. Ich war gerade dabei, mein Abitur zu machen, den Schulabschluss, um damit später an die Universität zu gehen. Als ich Ali Akbar Khan hörte, war dies eine große Veränderung in meinem Leben. Ich wechselte das Instrument. Ich wollte sein Instrument, die Sarod, erlernen. So ging ich an die Universität, spielte dort zunächst Mandoline, denn ich beherrschte die Sarod noch nicht gut genug. Aber die Lehrer erlaubten mir, dass ich mich an der Universität als Student für die Sarod einschreiben konnte. Und ich arbeitete sehr hart mit meinem Lehrer, dem späten Ustad Dayanesh Khan. Er hatte einen sehr, sehr großen Einfluss auf mein Leben, meine Musikerkarriere, von einem Instrumentenfach in ein anderes zu wechseln. Ich habe es meinem Lehrer zu verdanken und wegen meiner Liebe zur Musik. Wie sich Ranajit Singhgupta im Sarod-Spiel präsentiert, wird uns folgendes Hörbeispiel aus dem Jahre 2006 vermitteln. Der Live-Mitschnitt vom Festival Musica Sacra International in Marktoberdorf dokumentiert den Raga Rageshri. Im Gesang Shireen Singhgupta, auf der Tabla begleitet Indranil Malik. Thank you. Wie uns Ranajit Singh Gupta den eindrucksvollen Weg zur Musik beschrieb, führt dies zur Frage mit aktuellem Zeitbezug. Wie stellt sich heute die Lehrer-Schüler-Tradition, Guru Sisha Parampara, des Musiksystems der indischen Klassik dar? Singh Gupta steht wie sein Lehrer Ustad Ashish Khan in der Tradition der Mahar Gharana, einer der indischen Musikschulen. You know, I am very lucky that when my first guru, Ustad Dhanesh Khan, died, I was lucky enough to come to my guru now. He is the elder brother of Dhanesh Khan, Ustad Ashish Khan. And he has been the Sarodpal of my dream. Als mein erster Lehrer, Ustad Dhanesh Khan, verstarb, war ich sehr froh darüber, dass ich zu meinem heutigen Guru fand, Ustad Ashish Khan. Er ist der ältere Bruder von Dhanesh Khan. Er war der Sarod-Spieler meiner Träume. Ich hörte ihn einige Male, als ich Student war. Und als er sich für mich als einen seiner Schüler entschied, war das für mich eine sehr aufregende Zeit. Noch heute führe ich den Unterricht unter seiner Leitung fort, wann immer er nach Indien kommt. Meistens lebt er in den Vereinigten Staaten und ist weltweit auf Konzertreisen. In den letzten 14 bis 15 Jahren war dies auch meine Tätigkeit. Wann immer sich die Gelegenheit bietet, Ashish Khan in den Staaten zu treffen, in Europa oder in Indien, nutze ich die Gelegenheit, so viel wie möglich von ihm zu lernen. Das heutige Leben ist schnell und jeder Musiker hat einen vollen Terminkalender. Erinnere ich mich an meine Studentenzeit zurück, begleitete ich meinen Lehrer Ashish Khan auf seinen Konzertreisen durch ganz Indien, war ihm behilflich, trug sein Instrument oder machte für ihn den Haushalt. Auf den Konzerttourneen lernte ich dabei nicht nur das Notenspiel, sondern auch, wie man sich auf einer Bühne präsentiert. Es ist Teil unserer musikalischen Ausbildung. Nicht nur die Noten, die sind sehr wichtig, keine Frage, aber auch die Philosophie dahinter. In der alten Tradition der Gurus gingen die Studenten, die Sitchers, zu ihrem Meister und verbrachten ihre ganze Zeit mit ihm. Heute ist es überall das gleiche Problem der Zeit, in Europa wie in Indien. Die Leute sind sehr beschäftigt. Aber ich finde mit meinen eigenen Schülern die Zeit. Wann immer ich auf Konzertreisen in den verschiedenen Ländern bin, verbringe ich die Zeit mit meinen Studenten für ein Wochenende. Zugegeben, normalerweise habe ich am Wochenende Konzerte. So versuche ich, während der Woche mit ihnen einige Tage zu verbringen, abseits des normalen Terminkalenders, ohne Telefon, ohne Internet, um mit größtmöglicher Konzentration zu unterrichten, damit sie die Tiefe dieser Musik erfahren können. Das Lernen ist ein Prozess. Man lernt nicht nur die Noten. Es ist ein langer Weg. Man lernt, dann übt man für sich, um das Notenmaterial zu memorisieren. Dann kommen die eigenen Emotionen hinzu und es wird zu deiner ganz eigenen Musik. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Musikkultur. Der emotionale Aspekt, der in der indischen Klassik für die Ragas mit 9 Stimmungsbildern, den Rasas genauer gefasst ist, hat nicht nur für den Musizierenden eine zentrale Bedeutung. Die Anforderungen an einen indischen Musikmeister sind, dass es ihm gelingen mag, auch gegenüber dem Publikum eine Stimmigkeit herzustellen. Der emotionale Ausdruck soll sich zum Hörer weitertragen. Die indische Klassik ist in besonderem Maße für ihre therapeutische Wirkung bekannt. Sie wurde bereits im Natya Sastra 200 Jahre vor Christus beschrieben. Es ist eine Abhandlung über die Dramaturgie von Tanz, Theater und Musik mit 36 bzw. 37 Kapiteln im Sanskrit der alten indischen Wissenschaftssprache. Das Wissen um die musiktherapeutische Wirkung wurde bis ins 7., 8. Jahrhundert mit einer Vielzahl von Schriftdokumenten weiterentwickelt. Sie sind in Indien bis heute für die indische Poesie, das Drama und die schönen Künste von großer Bedeutung. Ranajit Singh Gupta ist im Besonderen mit der musiktherapeutischen Wirkung des Alaps befasst. Der Alap ist der erste, langsamere Teil eines Ragas, in dem seine Charakteristik die Ragaskalen der aufsteigenden und absteigenden Noten und seine Ornamentik vorgestellt werden. Yes, this is a very important part in my life that I have been invited by the Ministry of Culture to work on music therapy, which has been my interest. Ja, dies ist ein sehr wichtiger Teil in meinem Leben. Ich wurde in Indien von dem Ministerium für Kultur eingeladen, an dem Thema Musiktherapie zu arbeiten. Als ich älter wurde, entwickelte ich eine besondere Beziehung zu dem Alap. Er ist der langsame Teil, in dem ein Raga entwickelt wird. Er hat großen Einfluss auf unser Gehirn und unsere Körperfunktionen in einer sehr, sehr überraschenden Weise. Dieses besondere Interesse entwickelte sich während meiner Bühnenauftritte in Indien und in Übersee. Die Wirkung des Alaps hängt auch von der psychosomatischen Konstitution des Patienten ab, von der psychologischen Verfassung eines Einzelnen. Einige Menschen können sich bei einem Alap, der mit der Flöte gespielt wird, besser entspannen, andere reagieren positiver auf den Klang der Sarod. Man kann nicht einfach entscheiden, jemandem eine Sitar-CD oder Flötenmusik zu geben. Die Wirkung ist individuell an die Person gekoppelt. Aber ganz allgemein kann man sagen, dass der Alap, ob auf einem Instrument gespielt oder gesungen, eine heilende Wirkung auf sehr überraschende Weise hat.